Träume macht. Ja, es ist wahr, es ist wahr. Tag für Tag sterben Träume, sterben Menschen, sterben Tage. Es ist wahr, es ist wahr. Tag für Tag, ich versäume meine Zeit, meine Last. Weil es hässlich ist. Oh, ich schiebe die Erinnerung, weil die Erinnerung vergesslich ist. Jedes Mal.